hätte hier also von einem Fachmann eine Adresse und da könnte sie eventuell eben fachliche Hilfe sich holen. Ja, holen, ja. Und damit hätten Sie Ihren Job erledigt. Sie werden auch nicht mehr nachfragen, ob sie hingeht oder nicht. Aha. Da üben wir jetzt richtig ein, gell? Ja. Gut. Jetzt habe ich Sie haben das sehr schön gesagt. Mensch, Lemmle, jetzt manipulierst du mich aber wirklich richtig in die Richtung, wo du mich haben willst. Ja, gut, das wollte ich ja. Ich höre ja immer, dass Sie das können. Aber ich meine, das brauche ich das auch mal, ja. Können Sie gut damit leben? Ja. Das freut mich sehr. Das heißt, ich mache hier jetzt einen Kringel an Ihren Namen und Ihren, ich habe immer so Kurzinformationen, dass Sie nach der Sendung angerufen werden möchten und wir gucken nach einer Adresse. Gut. Sie sind da? Wir rufen zurück. Ja. Okay. Danke. Ich danke Ihnen. Wiederhören. Wiederhören. 089 51 8 51 089 51 8 51. Wir machen kurz Musik und schauen, irgendwie kam jetzt ein Anrufer rein, hat nicht geklappt. Wir gucken, wir machen kurz Musik. Jetzt beschäftigt mich, dass wir, gerade wird ein Anrufer reingeschaltet, aber ich würde gerne noch was zu diesem Helfen wollen sagen. Es waren zwei sehr anrührende Fragen, wie helfe ich richtig? Bin mal ganz dankbar, dass es einem professionellen Helfer diese Frage vorgestellt wird. Ich arbeite seit vielen, vielen Jahren in meinem Job und beschäftige mich natürlich immer wieder damit, wie helfe ich therapeutisch am wirkungsvollsten. Und ich habe beide Gespräche auch so begleitet, wie ich zutiefst innerlich überzeugt bin, dass meine Arbeit ausschauen sollte. Und zwar ist bei meinem Helfen immer der Blick, der Fokus auf einem Satz, den ich glaube, den sage ich morgens, wenn ich aufwache und den sage ich abends, wenn ich ins Bett gehe. Du hast alles, was du zu deiner Lösung brauchst. Das heißt, in diesem Helfen wollen ist bei mir immer dieser appellative Charakter. Nein, es ist eine absolute Sicherheit, auf die Seite zu schauen, wo Ressourcen sind, auf die kraftvolle Seite zu schauen, wo Respekt und die Würde für jemanden so ausgestrahlt wird, dass er diese Haltung auch wieder annehmen kann. Du hast alles, was du zu deiner Lösung brauchst. Okay. Ich habe gemerkt, ich habe mich so richtig wie so, war mir jetzt ganz wichtig. Jetzt begrüße ich unsere nächste Anruferin. Hallo. Hallo. Hallo, guten Abend. Guten Abend. Ja, ich rufe Sie an, weil ich ein kleines Problem habe mit meiner Familie. Mhm. Und zwar geht es da um meine Schwiegermama und so mehr oder weniger um eigentlich dieses ganze Konglomerat. Es ist so, dass es immer ein bisschen schwierig ist, weil meine Schwiegermama hat noch eine Tochter und einen Sohn. Und mit dem bin ich verheiratet. Und anfangs habe ich gemerkt, dass die Familie sehr, sehr nett ist und sehr zusammenhält. Und mit der Zeit stelle ich immer wieder fest, dass es immer schwieriger wird und meine Schwiegermama verliert ein bisschen die Achtung und den Respekt vor mir. Und ich bin mir nicht ganz sicher, warum. Ich weiß nicht, ob das ein bisschen schwierig nachzuvollziehen ist. Also ich habe nicht alles verstanden und frage jetzt einfach mal dazwischen. Jetzt fange ich erstmal mit, wie alt sind Sie? Ich bin 30. Wie alt ist Ihr Mann? Der ist 5 Jahre älter. Wie lange sind Sie verheiratet? Seit circa 2,5 Jahren. Sie haben Kinder? 1, ja. Wie alt ist das? Der ist jetzt 2. 2. Okay. Und der Kontakt war früher wie zur Schwiegermama? Gibt es auch einen Schwiegerpapa? Ja, gibt's auch. Eigentlich ganz okay, aber da sie etwas weiter weg wohnen und wir sie nicht ganz so oft sehen, war das alles im Rahmen. Also mir ist halt nur aufgefallen bei Besuchen, dass es uns sehr viel Energie gezogen hat, weil meine Schwiegermama ihre Tochter immer sehr viel Aufmerksamkeit geschenkt hat, weil es irgendwie sein musste. Mein Mann und ich haben oft drüber gesprochen und haben das auch mit der Magersucht festgemacht, eben in der Familie oder von dieser Schwester ganz stark ausgelebt wurde. Und wir haben uns manchmal geärgert und es hat uns immer Energie gezogen. Wir haben uns gefragt, warum und wieso. Wie alt ist die? Das ist also sozusagen Ihre Schwägerin. Ja, die ist so alt wie ich. Mhm. Und die ist magersüchtig? Genau. Die war magersüchtig, ist jetzt aber nicht mehr magersüchtig. Seit circa 10 Jahren geheilt, obwohl keine Therapie erfolgt ist. Und das beschäftigt heute noch? Das beschäftigt heute noch. Also inwiefern? Irgendwie steht sie sehr im Mittelpunkt, wohnt auch bei den, also nicht bei den Eltern direkt, aber im Ort. Mhm. Und sie ist eigentlich eine nette Frau, aber ich habe das Gefühl, ich komme überhaupt nicht an sie ran. Sie ist also sehr, sehr abweisend und ich habe das Gefühl, sie muss halt irgendwie die Aufmerksamkeit bekommen und alles andere ist nicht so wichtig. Ich würde so gerne mal Ihre Eltern dazu einladen. Gibt es die? Ja, klar, die gibt es auch. Die gibt es? Ja. Wo sind die? Ja, die sind jetzt verschwunden. Also erstmal, weil mich das jetzt, also klar sind die auch problematisch in manchen Fällen, aber irgendwie beschäftigt mich das nicht ganz so sehr. Also damit kann ich ganz, ganz gut umgehen. Ich kann mit meiner Mutter sprechen, ich kann ihr sagen, das passt mir nicht, jenes passt mir nicht. Die ist manchmal auch problematisch, also gerade wenn es um die Kindererziehung geht. Wie schaffen Sie das, Ihre Eltern? Ich finde das ganz spannend, wie Sie das erzählen. Ja. Also Sie schaffen, dass Sie Ihre Eltern sozusagen, haben Sie eine Dreizimmerwohnung, eine Zweizimmerwohnung? Wie kann ich mir jetzt Ihr Heim? Also wir haben ein relativ großes Haus. Oh. Also was heißt groß? Wir haben viel zu, also ich habe viel zu putzen, wir fühlen uns hier wohl, es ist groß genug, jeder hat ein Zimmer. Boah, also Sie haben ein großes Haus. Ja. Wie schaffen Sie das große Haus abends so abzusperren, dass Ihre Eltern nicht vor der Tür stehen und klopfen? Wie schaffen Sie das? Meinen Sie das jetzt im übertragenen Sinne? Ja, die klopfen am Fenster oder an der Tür. Wie schaffen Sie das, dass Sie sie draußen lassen? Ich weiß es nicht genau. Ich habe damit irgendwie gelernt umzugehen. Bloß mit meinen Schwiegereltern habe ich noch nicht gelernt umzugehen. Das habe ich gemerkt an einer schlimmen Migräne, die ich nach dem Besuch hatte. Und ich habe öfters Kopfschmerzen und beschäftige mich tagelang nach dem Besuch noch mit irgendwelchen Einzelheiten, die passiert sind. Und mit meinen Eltern jetzt nicht so sehr, weil... Wie schaffen Sie das bei Ihren Eltern? Ich weiß es nicht. Ich kenne meine Eltern und ich denke mir immer, ja, sie sind so, ich muss sie so nehmen. Und sie sind mir gegenüber relativ respektvoll. Was denken Sie so an inneren Monologen? Hm. Das, also die können ja offensichtlich wirklich gut draußen bleiben. Mhm. Die sind so ganz in Ordnung. Oder was denken Sie konkret in Richtung Ihrer Eltern? Ja, die haben schon ihre Macken. Ich komme damit irgendwie klar. Ich kenne meine Eltern. Ich weiß, dass sie mir gegenüber respektvoll, liebevoll umgehen, auch wenn sie dementsprechend Fehler machen. Also haben ich weiß Sie ja, dass Respekt? Der Grundrespekt oder die Grundliebe bei meinen Eltern da ist. Bloß bei meinen Schwiegereltern bin ich mir nicht sicher. Haben Sie diesen Respekt und diese Liebe Ihren Eltern gegenüber? Ja. Doch, also ich würde sagen, ja. Also das heißt, Sie können abends Ihr großes Haus symbolisch absperren, die Tür zumachen. Sie verabschieden sich sozusagen vor den Gästen, die reinkommen, wo hätten vielleicht kommen wollen, indem Sie ganz respektvoll und voller Liebe dann denken und sagen, ich denke an euch, ich nehme euch sozusagen nochmal ganz kurz mit auf den Weg, wenn ich was immer ich machen möchte, und dann verabschiede ich mich. Wie könnten Sie Ihre Schwiegereltern mit solchem, das ist ja eine wunderbare Haltung, mit Respekt, oder weiß nicht, ob man Schwiegereltern lieben kann, bei mir schon, ich habe meine Schwiegermutter sehr gemocht, also zumindest so ein bisschen lieben mögen können wollen. Mhm. Wie kann man die Schwiegereltern vor der Tür, es gibt ja auch noch den Schwiegerpapa, vor der Tür, symbolisch wieder, so verabschieden, wertschätzend vielleicht überhaupt erstmal, vielleicht respektvoll, aber vielleicht auch wertschätzend, dass sie die Tür zumachen können und dass die draußen vielleicht auch gar nicht mehr hungrig anklopfen, sondern nach Hause gehen können. Was können Sie ihnen gegenüber wertschätzend sagen? Ja, das weiß ich nicht genau. Ich bin sehr respektvoll und ich habe das Gefühl, ich bin viel zu freundlich. Das ist mein Problem. Ich komme mir nach dem Besuch immer vor, wie Was können Sie wie ein Depp. Wie können Sie wertschätzend? Also Sie sagen, Sie haben es sehr schön gesagt, gegenseitig meine Eltern Respekt und was können Sie wirklich wertschätzendes über die Schwiegereltern sagen? Also ich mag sie eigentlich ganz gern. Ich habe jetzt so nichts gegen sie. Ich finde sie sehr höflich. Sie sind sehr, sehr nett mit dem Kind, also mit dem Enkelkind. Ich habe nichts gegen sie. Ich bin erstmal froh, dass wir das hören. Bislang war, habe ich es noch nicht gehört. Ja. Also das heißt, sie sind sehr liebevoll mit meinem Kindchen. Mhm. Noch? Sie sind eigentlich ganz sympathische Menschen. Okay. Woran würden Sie spüren, dass sie respektieren? Woran ich das spüren würde? Also ich kann das nur negativ festmachen und sagen, wo ich das eben nicht gespürt habe. Ich hätte es gern positiv. Sie hätten es positiv, okay. Woran würden Sie spüren, dass Sie respektieren? Ich weiß nicht genau. Ich glaube, dieses Gefühl des Wohlwollens, das man doch dann spürt, wenn man jemanden hat, der einem zuhört oder der einfach mal da sitzt und einen anschaut. Dieses Gefühl des Wohlwollens würde ich gerne spüren. Dieses offene Gefühl, dieses authentische Gefühl. Weil jetzt steht Ihr Mann neben Ihnen. Stellen Sie sich vor, Sie sind beide in Ihrem großen Haus. Sie sind eine Einzelkämpferin. Mhm. Sie haben den großen Hausschlüssel und sperren die Tür zu. Mhm. Aber es gibt ja Ihren Mann auch noch im Haus, oder? Ja. Sind Sie als Einzelkämpferin. Jetzt laden wir Ihren Mann dazu ein. Mhm. Der nimmt seinen Arm um Ihre Schulter. Wer soll die Tür absperren? Ja, um ehrlich zu sein, ist es ja eigentlich das Problem meines Mannes. Ach, auf die Idee wäre ich jetzt auch nicht. Sie geben ihm den Schlüssel? Ich bin so die Co-Tragende. Ja, das war irgendwas, das Wort Co schleicht sich ein. Jetzt ist Ihr Mann an Ihrer Seite, Sie haben ihm den Schlüssel gegeben. Was brauchen Sie von ihm, dass Sie sich in Ihrem Haus sicher fühlen und das Haus ist abgesperrt? Von ihm habe ich eigentlich so den vollkommenes Verständnis. Aber er hat jetzt den Schlüssel. Wie schafft er, dass es die Tür zu ist? Und zwar so, wie wir das mit Ihren Eltern besprochen haben. Wertschätzend und liebend. Wie schafft er das, die Tür zuzukriegen? Tja. Ich weiß es nicht genau. Er tut, was er kann, dass ich mich gut fühle. Aber ich glaube, er ist dem Ganzen nicht ganz so gewachsen, dass er jetzt mit seinen Eltern über das Thema sprechen kann. Also er weiß aus früheren Problemen, dass er das nicht kann. Was macht sie zur Co? Ja, dass er mit seinen Eltern nicht sprechen kann. Also jedes Mal, wenn ein Problem angesprochen wird. Angenommen, er hat den Schlüssel in der Hand. Und sie sind gar nicht mehr Co. Wie sieht das konkret aus? Das kann ich nicht genau sagen. Wäre doch klasse, oder? Stellen Sie sich einfach mal vor. Lieb, nett, harmonisch, über Magersucht, viele Fantasien, starre, wohlwollend. Und Sie stehen an seiner Seite und sagen, mein Gott, das ist Schnee von 95, das ist 10 Jahre her. Co, ich weiß gar nicht, was Co ist. Ich weiß gar nicht, wie es geschrieben wird. Ich stehe in meinem Haus, ich weiß gar nicht, was Co ist. Ich stehe in meinem Haus, ich habe den Schlüssel in der Hand gehabt, habe meine Eltern wohlwollend ausgeladen oder sie so satt gemacht, dass sie gar nicht mehr klopfen. Jetzt hast du den Schlüssel. Co, ich lehne mich mit meinem Kopf an deine Schulter. Ich habe beide Hände frei, was immer ich damit machen möchte. Ich habe keinen Schlüssel drin. Vielleicht bin ich da einfach zu aktiv. Also ich bin ja nur die Schwiegertochter. Wir tun jetzt so, sie haben ja ihren Job gemacht, sie haben das ja prima hingekriegt. Ihre Eltern ziehen friedlich und glücklich von dann. Die schauen sich nochmal um, schauen über die Schulter und sagen, mein Gott, die kleine Familie, ist das nicht schön? Jetzt haben sie ihren Job erledigt. Jetzt geben sie den großen Haustürschlüssel, so einen richtig, weißt du, so einen ganz klasse großen Schlüssel an ihren Mann ab. Hände sind frei. Einen können sie um ihren drum rumwickeln. Und weil sie vielleicht ganz glücklich sind oder auch nur müde, weil ihre Eltern sich nochmal umgedreht haben, die kleine Familie lehnen den Kopf auf die Schulter ihres Mannes. Das Wort Co. haben sie aus dem Sprachgebrauch gelöscht. Und so stehen sie da. Wie fühlt sich das für Sie an? Ja, ganz, ganz anders, weil ich habe mich immer, ich habe versucht, mit meinem Mann eben immer diese Problematik durchzusprechen und war eigentlich so richtig drin und habe das Gefühl, dass meinem Mann gegenüber jetzt nicht geäußert werden konnte, irgendwelche Aggressionen von meiner Schwiegermama auf ihn jetzt. Nur ist ja alles Tragen bekommen dem habe. Schlüssel in ja, seiner ich habe die Sachen sehr angenommen. Also ich habe diesen... Genau. Und der Schlüssel lässt sich nicht teilen. Also soll ich das vielleicht gar nicht mehr so annehmen, sondern einfach weitergehen? Ja, probieren es mal. Jetzt stehen Sie da, Sie haben den Kopf auf seine Schulter abgelegt, Sie haben beide Hände frei, Sie können lauter frivole Dinge mit den Händen machen, die können wir jetzt nicht öffentlich besprechen, aber zumindest können Sie eine Hand um seine Taille schlingen, legen den Kopf ab und er hat den Schlüssel in der Hand. Sie sagen, es ist ein ganz anderes Gefühl. Was ist ein ganz anderes Gefühl? Wie fühlen Sie sich da? Ja, ich weiß nicht so genau. Ich war zu lange in dieser Position, dass in dieser Co-Rolle. Kennen wir ja Gott sei Dank nicht mehr. Wir wissen, dass es sich mit XYZ schreibt. Okay. Was könnte er dann nämlich plötzlich sagen? Weil er hat ja den Job. Und Gäste, die man wertschätzend verabschiedet, die gehen. Gäste, wo man sich auseinandersetzen muss. Gäste, wo Starrheit entsteht. Gäste, wo Kontaktabbruch ist. Die gehen einfach nicht aus diesem Haus raus. Ja, das möchte ich auf gar keinen Fall. Deswegen rufe ich ja an, weil ich einfach wissen wollte, wie ich damit umgehen Sie soll. Sie haben ja nun Ihren Kopf auf seine Schulter. Nun hat er den Schlüssel in der Hand. Aber ich was könnte die Aggressionen ab. Was soll ich damit machen? Was könnte er jetzt sagen? Er könnte sagen, ich habe jetzt gar nicht gemerkt, dass meine Mama so aggressiv dir gegenüber war. Und dann bin ich wieder so mittendrin. Genau. Und habe das Paket schon wieder. Ja. Ja. Ja. Und jetzt üben wir. Wie geben Sie es ihm zurück? Ich weiß es nicht, indem ich ihm sage, aber dann rege ich mich dann wieder auf und dann ist es wieder irgendwie... Ganz genau. Also gehen wir mal von diesem ganz praktischen Beispiel. Er sagt, ich habe es gar nicht mitgekriegt, dass meine Mutter zu dir aggressiv war. Jetzt haben Sie den Kopf auf seine Schulter gelegt. Er hat den Schlüssel in der Hand. Sie legen den Arm um ihn rum. Was können Sie dann sagen? Sie können ihm wirklich zuhauchen. Liebster, es ist deine Mutter. Du kennst sie besser wie ich. Wie fühlt sich das an? Eigentlich ganz gut, aber er sagt, man kann nichts tun. Also man kann mit ihr über solche Sachen einfach nicht sprechen. Das möchte er nicht. Sie steht doch vor der Tür. Ja. Sie steht doch vor der Tür. Sie laden sie immer wieder ein. Alles, was unverarbeitet ist, wird nie als geliebter Gast gehen können. Sie laden sie beide doch immer wieder ein. Jetzt haben wir doch den Schlüssel in der Hand. Und sie debattieren, ob geliebt oder nicht geliebt. Ihnen habe ich jetzt gerade die Co-Keule aus der Hand genommen. Vielleicht geht ihr Mann wirklich noch unsicher mit dem Schlüssel um. Ich weiß es nicht. Ja. Vielleicht übernimmt er aber auch den Schlüssel. Und wie schaffen Sie das, die Gäste wertschätzend und gesättigt zu verabschieden, so wie Sie es mit Ihren Eltern schaffen? Mhm, einfach. Ja, einfach versuchen zu verstehen. Es nicht persönlich nehmen, einfach. Klingt alles wunderbar. Ja. Das klingt alles wunderbar. Ja, schön. Doch, das nicht persönlich nehmen ist, glaube ich, ganz wichtig. Wunderbar. Das, was Sie persönlich nehmen, haben Sie am Arm. Ja, genau. Weil ein Arm ist um seine Taille. Das klingt alles wunderbar. Wie fühlt sich das für Sie an? Ja, ich glaube, das wäre eine Möglichkeit, loszulassen und mich da nicht mehr so reinzusteigern. Und es ist ja eigentlich nicht mein Problem, wie Sie sagen. Das ist alles also, sein Schlüssel. Ja. Wow. Hey, jetzt haben wir zwei wunderbare Bilder. Sie hatten den Schlüssel in der Hand und Ihre Eltern konnten gesättigt gehen. Sie schauen auf Ihre Eltern und Ihre Eltern schauen zurück. Und es ist Akzeptanz, Liebe da. Genau. Dann geben Sie den Schlüssel zu Ihrem Mann und Sie sagen so innerlich, Mensch, das ist ja deins und schau mal. Und ganz egal, wie er mit dem Schlüssel umgeht, Sie haben den Schlüssel in der Hand, Sie machen die Tür zu. Sie schauen sich beide an, sie nehmen sich beide in den Arm und haben ihr Haus geschützt und können dem Haus das tun, was zu ihnen gehört. Sie drehen sich um, sie gehen vielleicht in das Kinderzimmer, weil da die Zukunft ist. Da bin ich gerade. Sie schauen nach vorne oder all das, was ihr Raum ist. Ja. Und wenn man sich so ganz ausdehnt in diesen Räumen, das war plötzlich auch ganz groß. Ja. Okay. Ich kann Sie mit dem Bild verabschieden. Ja, danke schön. Ich danke Ihnen. Ja, und ich wünsche Ihnen. Hört Ihr Mann übrigens zu? Ich glaube schon, ja. Ich wünsche Ihnen beiden alles danke. Gute. Tschüss. 089 51 8 51. Und wir machen nochmal Musik. Die Chefs draußen und ich, wir haben, weil die letzten Male haben wir immer noch so ein Quickie mit reingenommen. Und auch wenn ich versuche, zum Schluss immer noch so was wie einen Vorschlag für die Woche zu machen, wir haben oft nichts mehr danach gehört. Und ich habe jetzt eigentlich, oder wir haben in so einem einsamen Beschluss gesagt, wir lassen lieber die Musik jetzt ausklingen und wünschen uns die, die in der Warteschleife sind und die angerufen haben, dass sie sich nächsten Sonntag wieder melden. So ist es doch rund und abgeschlossen, weil ich bin jetzt fast jeden Sonntag hier zum Rundfunk, habe gedacht, da war ein Anruf, ich weiß auch noch den vom letzten Sonntag und ich habe ihn abgeholt und dann hat er nicht angerufen, was schwer in Ordnung ist, aber diesmal wollte ich es wirklich so ganz klar verabschieden. Das nächste Mal kann ich ja wieder umfallen oder wir umfallen. Wir machen jetzt für heute Schluss. Ich verabschiede mich von Ihnen, von euch. Ich wünsche Ihnen eine gute Woche, eine gute Zeit und nächsten Sonntag bitte vor allen Dingen auch die, die in der Warteschleife sind, wieder anrufen ab 20.05 Uhr und ab 21.05 Uhr gehen wir auf Sendung. Ich wünsche Ihnen und euch eine gute Zeit.